Test 8, Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Hast du schon alles, Paul? Alles noch nicht, aber ich habe schon Bleistifte, ein Radiergummi und einen Spitzer gekauft. Mir fehlen nur noch ein Füller und ein Lineal. Und du? Ich muss nur noch eine neue Schultasche kaufen. Die alte ist nämlich kaputt. Meine alte Schultasche ist noch ganz okay. Also, wir sehen uns.